Mr. Bennet hatte es schon oft im Leben bereut, in früheren Jahren nichts von seinem jährlichen Einkommen zurückgelegt zu haben für Frau und Kinder, im Fall sie ihn überleben sollten. Jetzt empfand er dies noch schmerzlicher. Hätte er seine Pflicht in dieser Hinsicht erfüllt, würde Lydia im gegenwärtigen Fall ihrem Onkel nicht auf eine solche Weise verpflichtet sein. Er fühlte sich gedrückt und gedemütigt durch seines Schwagers Großmut und war entschlossen, alles zu versuchen, um zu erfahren, wie viel er für das junge Paar getan und es ihm so bald als möglich zu ersetzen. Gleich nach seiner Verheiratung mit dem Sparsystem hervorzutreten, hatte Bennet sowohl wie seine Frau für höchst überflüssig gehalten, indem beide nicht sehr geübt in der Ökonomie waren und überdies mit großer Gewissheit auf einen Sohn rechneten, dessen Ankunft jede Sorge für die Zukunft aufheben musste. Statt dieses erwarteten Erben des Longbornschen Besitztums erschienen indessen 5 Töchter. Und als sie endlich die Hoffnung auf einen Sohn aufgeben mussten, war Mrs. Bennet schon zu sehr daran gewöhnt, im Überfluss zu leben, als dass sie jetzt noch zu sparen hätte anfangen können. 5.000 Pfund waren der Mutter und den Kindern nach des Vaters Tod gesichert, die Verteilung dieser Summe jedoch der Willkür der Eltern überlassen. Dies war ein Punkt, der in Bezug auf Lydia jetzt abgemacht werden musste, und der Vater stand keinen Augenblick an, die Vorschläge seines Schwagers zu bewilligen. Er hatte es sich nie als möglich gedacht, dass Wickham sich je dazu verstehen würde, seine Tochter zu heiraten, und dass dieser Umstand bei der jetzigen Einrichtung ohne die geringste Unbequemlichkeit von seiner Seite stattfinden sollte, übertraf seine kühnsten Erwartungen. In pekuniärer Hinsicht verlor er ebenfalls nichts durch das Jahresgeld von 100 Pfund, denn wenn er berechnete, was ihm Lydia gekostet und was ihr von der Mutter außerdem an Geldgeschenken zugesteckt worden war, kam vielleicht dieselbe Summe heraus. Nachdem der erste Rausch des Zorns, der ihn aus sich selbst heraus und zu einer bei ihm ungewöhnlichen Tätigkeit getrieben hatte, verflogen war, kehrte er zu seiner früheren, eigentümlichen Indolenz zurück. So wenig wie möglich mit der unangenehmen Sache zu tun zu haben, war sein Wunsch und des Schwagers tätiger Eifer ihm daher sehr gelegen. Der Brief war deshalb schnell geschrieben und enthielt außer seiner Zustimmung zu allem, was Mr. Gardiner beschlossen, den herzlichsten Dank für dessen Bemühung und die Bitte, ihn wissen zu lassen, was er sonst noch für seine Tochter getan. Lydia selbst würdigte er keines Wortes oder Grußes. Die erfreulichen Neuigkeiten verbreiteten sich schnell durch das ganze Haus und wurden noch am selbigen Tag in der Nachbarschaft bekannt. Als Gegenstand der Unterhaltung in derselben würde es freilich besser gewesen sein, wenn Lydia als Miss Bennet zurückgekehrt wäre oder sich fern von der Welt in einen abgelegenen Pachthof begeben hätte. Aber auch über ihre Verheiratung ließ sich manches Wort sprechen, und die gutmütigen Wünsche für ihr Wohl, die die alten Damen in Meryton nach ihrer Flucht ausgesprochen, verwandelten sich jetzt in Prophezeiungen künftigen Elends an der Seite eines solchen Gatten. Seit 14 Tagen hatte Mrs. Bennet ihr Zimmer nicht verlassen, doch an diesem Tag des Heils und der Freude erschien sie wieder an der Mittagstafel. Ihr Glück kannte keine Grenzen, auch nicht das leiseste Gefühl der Scham dämpfte ihren Triumph. Die Verheiratung einer Tochter, ihr höchstes Streben seit Jane das 16. Jahr erreicht, war in wenigen Tagen zu erwarten. Und ihre Gedanken und Worte liefen unaufhaltsam von einem Gegenstand zu dem anderen. Sie ordnete Lydias Garderobe, bestimmte die Zahl der Dienerschaft und suchte ihr eine herrliche Equipage aus. Auch vergaß sie nicht, ihre Blicke in der Nachbarschaft herumzuwerfen, um eine passende Wohnung für ihre Tochter zu finden. Sie verwarf die meisten als zu klein oder nicht ansehnlich genug und bedachte nicht, dass Wickhams Einkünfte ihr kaum die kleinste gestatten würde. Bennet ließ sie ohne Unterbrechung fortschwatzen, solange die Bedienten im Zimmer waren. Sobald diese aber hinausgegangen, sagte er zu ihr: »Ehe du das eine oder das andere dieser Häuser als künftige Wohnung deiner Tochter und deines Sohnes erwählst, wünsche ich mich, über etwas mit dir zu verständigen. In ein Haus in Hertfordshire werden sie nie Zutritt erlangen. Ich will ihrer Unverschämtheit nicht noch dadurch Aufmunterung geben, dass ich sie in Longbourn empfange.« Ein langer Streit folgte dieser Erklärung und gab noch Veranlassung zu einem zweiten. Mrs. Bennet vernahm zu ihrem Erstaunen und Entsetzen, dass ihr Gatte auch nicht eine Guinea zur Anschaffung neuer Kleider für ihre Tochter hergeben wollte. Er versicherte, dass sie bei dieser Gelegenheit keinen Beweis von Zärtlichkeit von ihm erhalten sollte. Sie konnte es kaum begreifen, dass er seinen Zorn so weit treiben sollte, der Tochter dasjenige zu verweigern, wodurch die Heirat erst gewissermaßen ihren Wert erhielt, überstieg ihre Begriffe. Sie fühlte die Schande, welche der Mangel neuer Kleider auf ihre Tochter werfen würde, tiefer als ihre Flucht und den 14-tägigen Aufenthalt bei Wickham vor der Hochzeit. Elizabeth bereute es jetzt im ersten Augenblick der heftigsten Betrübnis, Darcy ihre Besorgnis wegen Lydia mitgeteilt zu haben. Denn da die Heirat der Entführung so bald folgte, war zu erwarten, dass der unglückliche Anfang dieser Geschichte allen ferner Lebenden unbekannt bleiben würde. Sie befürchtete nicht, sie durch ihn weiter verbreitet zu sehen. Es gab wenige Menschen, auf deren Verschwiegenheit sie so fest rechnen konnte, aber zugleich auch wenige, deren Kenntnis der schwesterlichen Schwachheit sie mehr demütigte. Nicht etwa aus Furcht, dass sie selbst darunter leiden könnte, denn sie fühlte wohl, dass Lydias Verbindung mit diesem Mann, den er so tief verachtete, allein schon hinreichte, die Kluft zwischen ihnen unübersteiglich zu machen. Noch nie hatte sie es so schmerzlich empfunden, auf seine Achtung verzichten zu müssen, als jetzt, nachdem sie den vollen Wert derselben in Derbyshire kennengelernt. Sie war niedergeschlagen und betrübt. Sie fühlte Reue und wusste doch nicht, worüber. Sie sehnte sich nach Nachrichten von ihm und sah keine Aussicht, sie je zu erhalten. Ja, sie wünschte sogar, ihn wiederzusehen und musste sich leider gestehen, dass ein solches Zusammentreffen höchst unwahrscheinlich sei. »Welch ein Triumph für ihn«, dachte sie oft, »wenn er wüsste, wie meine Gesinnungen und Gefühle sich seit den letzten 4 Monaten verändert haben.« Sie hielt ihn für edel, ja, für den edelsten seines Geschlechts, doch als Sterblichen eines solchen Triumphs fähig. Je mehr und je länger sie über ihn und seinen Charakter nachdachte, desto gewisser erschien es ihr, dass er unter allen Männern auf dem ganzen Erdenrund derjenige war, der ihr am meisten zusagte. Die Vereinigung ihrer beiden verschiedenartigen Charaktere und Temperamente würde eine vortreffliche Mischung hervorbringen. Ihre Lebhaftigkeit und Leichtigkeit sein ernstes Wesen mildern und seine Menschen- und Weltkenntnis sowie seine höhere Bildung und ruhige Besonnenheit ihr zum größten Nutzen gereichen. Doch der staunenden Menge sollte durch diese Verbindung kein Beispiel ehelicher Glückseligkeit aufgestellt werden und nur ein sehr verschiedenes, dem vernünftigen Teil der Familie keineswegs heilverkündendes Bündnis ward in derselben erwartet. Wie Wickham und Lydia imstande sein würden, eine beschränkte Lage zu ertragen, konnte sie sich nicht vorstellen. Wohl aber, von welcher kurzer Dauer eine Neigung sein würde, die sich nur auf flüchtiges Wohlgefallen, nicht auf wahre Achtung gründete. Gardiner beantwortete seines Schwagers Brief mit umgehender Post und bat ihn, des geringen Dienstes, den er ihm und seiner Familie zu leisten fähig gewesen, nicht wieder zu erwähnen. Der Hauptinhalt betraf Wickhams Entschluss, das Landwehrregiment zu verlassen. »Es war dies sehr mein Wunsch«, fügte er hinzu, »und ich bin so überzeugt, dass auch Ihnen seine Entfernung von diesem Korps sowohl seinetwegen als auch Lydias wegen angenehm sein wird. Wickham hat die Absicht, in reguläre Truppen einzutreten und rechnet hierbei auf den Beistand einiger Bekannten aus früherer Zeit, die bei der Armee stehen.« Er sagte mir, dass er das Versprechen einer Fähnrichsstelle in einem im Norden von England stehenden Regiment erhalten habe, welche Entfernung sie nicht bedauern werden. Er gibt die besten Versprechungen, und ich hoffe, dass beide unter anderen Umgebungen zur Vernunft kommen und sich in Zukunft klüger betragen werden. Ich habe Colonel Forster dieses alles gemeldet und ihn gebeten, Wickhams Gläubiger in und um Brighton mit dem Versprechen baldiger Bezahlung, wofür ich mich verbürgt, einstweilen zufriedenzustellen. Und Sie, lieber Schwager, ersuche ich, seine Gläubiger in Meryton, von denen ich das Verzeichnis beifügen werde, durch ähnliche Versprechungen zu beruhigen. Er hat seine Schulden alle angegeben und ich hoffe, uns hierbei nicht hintergangen. Er gedenkt sich nächstens zu seinem Regiment zu begeben, wartet aber vorher noch eine Einladung nach Longbourn ab, sowie auch Lydia, die, wie ich von meiner Frau höre, sie alle noch einmal zu sehen wünscht, ehe sie diese Gegend verlässt. Sie befindet sich wohl und empfiehlt sich Ihnen und der ganzen Familie bestens. Ergebenster Edward Gardiner. Bennet und seine ältesten Töchter erkannten es gleich ihrem Onkel für eine Wohltat, dass Wickham in einen ferneren Teil des Reichs versetzt wurde. Mrs. Bennet hingegen äußerte sich sehr unzufrieden darüber. Wickhams Entfernung aus Hertfordshire gerade jetzt, wo sie sich so viel Freude und Vergnügen von Lydias Gesellschaft versprach, kam ihr höchst ungelegen. Und außerdem erkannte sie es für eine Grausamkeit, ihre Tochter von dem Regiment zu trennen, mit dessen Offizieren sie so genau bekannt war. »Sie liebt Mrs. Forster wie ihre Schwester«, sagte sie. »Es ist wirklich unverantwortlich, sie so weit wegzuschicken. Und wer weiß, welche Gesellschaft sie dort finden wird. Die Offiziere sind schwerlich so liebenswürdig und unterhaltend wie die beim Landwehrregiment, unter denen Lydia manchen Liebling hatte.« Ihr Gesuch, vor ihrer Abreise nach dem Norden nach Longbourn kommen zu dürfen, fand anfänglich kein geneigtes Gehör und ward erst von Mr. Bennet rund abgeschlagen. Doch Jane und Elizabeth, die die Wichtigkeit der elterlichen Anerkennung dieser Heirat einsahen, baten so dringend und stellten ihm die Sache in einem so vernünftigen Licht vor, dass er endlich nachgab und seinen Schwager beauftragte, Lydia zu sagen, dass sie nach vollzogener Zeremonie mit ihrem Mann nach Longbourn kommen dürfe. Mrs. Bennet genoss im Voraus die Freude, ihre verheiratete Tochter in der Nachbarschaft herumzuführen. Elizabeth wunderte sich im Stillen über Wickhams Einwilligung zu diesem Plan. Sie begriff nicht, wie er nach dem Vorhergegangenen sich ihren und der übrigen Familie Augen darzustellen wagen konnte, da ein Zusammentreffen mit ihm der letzte Gegenstand ihrer Wünsche gewesen wäre. Lydias Hochzeitstag erschien, und ihre älteren Schwestern fühlten mehr für sie als sie wahrscheinlich selbst. Der Wagen ward dem jungen Paar einige Meilen entgegengeschickt, um es bis Mittag nach Longbourn zu bringen. Die Familie hatte sich eben zum Empfang im Frühstückszimmer versammelt, als die Gäste ankamen. Mrs. Bennets Gesicht überzog ein selbstzufriedenes Lächeln. Ihr Gatte blickte ernst vor sich hin, seine Töchter voll unruhiger Erwartung nach der Tür. Jetzt erscholl Lydias Stimme auf dem Vorsaal, die Tür flog auf und sie herein. Ihre Mutter lief ihr entgegen, umarmte sie und bewillkommte sie mit allen Zeichen des Entzückens. Hierauf reichte sie Wickham, der seiner jungen Frau folgte, mit zärtlichem Lächeln die Hand und wünschte beiden mit einer Heiterkeit Glück, als ob sie keinen Augenblick an der Erfüllung desselben zweifelte. Der Empfang des Vaters, an den sie sich jetzt gewendet, war nicht ganz so freundlich. Seine Züge hatten einen sehr ernsten Ausdruck angenommen und er öffnete kaum die Lippen. Die Ruhe und Sicherheit des jungen Paares war schon hinreichend, ihn zu erbittern. Elizabeth ärgerte sich, und selbst Jane konnte ihre Missbilligung nicht ganz verbergen. Lydia war immer noch Lydia, ohne Furcht und ohne Scham, wild und unbändig. Sie ging von einer Schwester zur anderen, um sich Glück wünschen zu lassen, betrachtete hierauf alle Gegenstände im Zimmer und bemerkte lachend, dass es lange her sei, seit sie zuletzt darin gewesen. Auch Wickham schien keineswegs verlegen oder beschämt, und sein Benehmen hatte etwas so Gefälliges und Anziehendes, dass, wenn sein Charakter und seine Heirat so gewesen wären, wie sie hätten sein sollen, ein jeder ihn mit Freuden als Mitglied der Familie empfangen haben würde. Elizabeth hatte es nicht für möglich gehalten, ihn mit solcher Sicherheit auftreten zu sehen. Sie sah jetzt, dass sie in Zukunft nicht vorausberechnen könne, wie weit die Unverschämtheit eines unverschämten Mannes zu gehen vermöge. Sie errötete, und Jane mit ihr. Aber auf den Wangen der beiden Personen, die hier zur Veranlassung gegeben, war kein Farbenwechsel zu bemerken. Die Unterhaltung ging nicht aus. Lydia und ihre Mutter konnten nicht schnell genug reden. Wickham, der seinen Platz neben Eliza genommen hatte, begann mit seiner gewöhnlichen Leichtigkeit nach allen Bekannten in der Nachbarschaft zu fragen. Sie schienen beide die vortrefflichsten Gedächtnisse von der Welt zu besitzen und keinen Umstand ihres früheren Zusammentreffens vergessen zu haben. Und Lydia leitete das Gespräch fortwährend auf solche Gegenstände, die ihre Schwester nimmermehr berührt haben würden. »Bedenkt nur, dass es erst 3 Monate her sind«, sagte sie, »seit ich von ihr fortging. Mir kommt es vor, als wären es kaum 14 Tage, und doch ist so viel in dieser Zeit vorgefallen. Ich hätte es mir nimmermehr träumen lassen, dass ich verheiratet zurückkehren würde, obgleich ich wohl manchmal daran dachte, welch einen Spaß es geben würde.« Ihr Vater erhob den Blick vom Boden, Jane betrübte sich, Elizabeth sah Lydia bedeutungsvoll an. Diese aber, die nie zu sehen und zu hören pflegte, was ihr nicht anstand, fuhr im fröhlichen Ton fort. »Mama, wissen die Leute hier schon, dass ich heute verbunden worden bin? Ich fürchtete, es möchte ihnen noch nicht bekannt sein. Und als wir William Golding diesen Morgen in seinem Curricle begegneten, ließ ich das Fenster an meiner Seite herunter, zog den Handschuh aus und legte meine Hand so weit heraus, dass er den Trauring sehen konnte.« Jetzt ertrug es Elizabeth nicht länger. Sie verließ das Zimmer und kehrte nicht eher zurück, bis sie die Familie zum Essen gehen hörte. Auch hier kam sie noch zur rechten Zeit, um Lydia ihr Vorrecht, an der Mutterseite zu gehen, mit lächerlichem Stolz behaupten zu sehen und um zu hören, wie sie ihrer ältesten Schwester zurief: »Jetzt, Jane, nehme ich deinen Platz ein, und du musst weiter unten sitzen, denn mir als verheirateten Frau gebührt die oberste Stelle.« Da sich im ersten Augenblick keine Spur von Verlegenheit bei dem jungen Paar gezeigt, war auch für die Folge nichts dergleichen zu befürchten. Lydias Heiterkeit und Selbstzufriedenheit nahm vielmehr immer noch zu. Sie sehnte sich, Mrs. Phillips, Lucasons und alle ihre anderen Nachbarn zu sehen und sich Mrs. Wickham nennen zu lassen. Und verschmähte es selbst nicht, der Haushälterin und den übrigen Domestiken ihren Trauring zu zeigen und sich ihnen als Mrs. Wickham vorzustellen. Nachdem sie wieder ins Frühstückszimmer zurückgekehrt waren, sagte sie zu ihrer Mutter: »Nun, Mama, wie gefällt Ihnen mein Mann? Ist er nicht allerliebst? Meine Schwestern müssen mich beneiden, und ich wünsche Ihnen nur halb so viel Glück, als ich gehabt habe. Sie müssen alle nach Brighton. Das ist der beste Ort, um sich Männer auszusuchen. Schade, dass wir nicht alle hingingen.« »Jawohl«, entgegnete die Mutter, »es war ja auch mein Wille. Aber, liebe Lydia, ich kann dein Verfahren im Ganzen doch nicht billigen. Musste es auf solche Weise geschehen?« »Und warum nicht? Es ist ja nichts Böses dabei, und mir gefiel diese Weise ganz außerordentlich. Sie, der Papa und die Schwestern müssen uns nun recht bald besuchen. Wir werden den Winter in Newcastle zubringen, wo selbst es uns an Bällen nicht fehlen soll. Auch will ich schon dafür sorgen, dass es den Schwestern nicht an guten Tänzern mangelt.« Auf diese Weise ging die Unterhaltung fort, und Elizabeth tröstete sich mit der Aussicht, dass der Besuch nicht länger als 10 Tage bleiben konnte. Wickham hatte sein Offizierspatent bekommen, ehe er London verlassen, und musste sich nach Verlauf von 14 Tagen beim Regiment einstellen. Mrs. Bennet allein beklagte die Kürze ihres Aufenthalts. Sie benutzte die Zeit zu Besuchen mit ihrer Tochter und zu häufigen Gesellschaften in ihrem eigenen Hause, die, obgleich nicht sehr unterhaltend, dennoch allen lieber waren als der bloße Familienzirkel. Wickhams Liebe für Lydia war, wie Elizabeth vorausgesehen, bei weitem nicht der ihrigen gleich. Und es ließ sich aus dieser Bemerkung sowohl wie aus manchen anderen Gründen schließen, dass diese unglückselige Flucht mehr Folge ihrer Neigung als der seinigen gewesen war und dass es vielleicht nie dazu gekommen wäre, wenn ihn nicht seine Schulden zu diesem Schritt getrieben hätten. Dass er unter solchen Umständen die Begleitung einer jungen Dame nicht verschmähte, war ihm nicht zu verdenken. Lydia liebte ihn zärtlich. Er war ihr geliebter Wickham, mit dem kein anderer einen Vergleich aushielt. Er machte alles am besten, und sie war überzeugt, dass er den 1. September mehr Vögel schießen würde als irgendjemand in der ganzen Umgegend. Am Morgen des 2. Tages, als sie sich mit ihren ältesten Schwestern allein befand, sagte sie zu Eliza: »Lizzie, ich glaube, du hörtest noch nichts von meiner Hochzeit. Du warst nicht gegenwärtig, als ich der Mutter und den anderen Schwestern davon erzählte. Bist du nicht neugierig zu erfahren, wie es dabei herging?« »Durchaus nicht«, erwiderte Elizabeth. »Ich glaube, es lässt sich nicht viel davon sagen.« »Ei, warum nicht? Wir sollten zu St. Clemens verbunden werden, weil Wickhams Wohnung in diesem Bezirk lag. Alles war vorher verabredet. Wir sollten um 11 Uhr dort sein. Onkel, Tante und ich wollten zusammen hinfahren und die anderen uns in der Kirche treffen. Der Montagmorgen kam, und ich war in großer Angst, dass etwas dazwischen kommen möchte. Während ich mich anzog, sprach und predigte die Tante unaufhörlich. Es war, als ob ich eine Predigt läse. Doch ihr könnt wohl denken, dass ich nicht darauf hörte und nur an meinen lieben Wickham dachte. Ich brannte vor Verlangen zu wissen, ob er sich in seinem blauen Rock verheiraten lassen würde. Das Frühstück wollte kein Ende nehmen. Beiläufig muss ich auch bemerken, dass Onkel und Tante die ganze Zeit sehr ungefällig gegen mich waren. Nicht ein einziges Mal durfte ich zum Haus hinaus, obgleich ich 14 Tage dort war. Keine Gesellschaft, keine Partie, nichts der Art. Und als ich nun endlich erlöst zu werden hoffte, als der Wagen schon vor der Tür hielt, wurde der Onkel in Geschäftsangelegenheiten zu dem fatalen Mr. Stone gerufen, von dem nie wieder loszukommen ist. Ich war außer mir, denn der Onkel sollte mich zum Altar führen, und wenn wir zu spät kamen, konnten wir an diesem Tage nicht mehr verbunden werden. Aber glücklicherweise kehrte er schon nach 10 Minuten zurück. Später fiel mir auch noch ein, dass die Zeremonie deshalb doch nicht aufgeschoben zu werden gebraucht hätte, da Mr. Darcy da war und seine Stelle vertreten konnte. »Mr. Darcy?« wiederholte Elizabeth im Ton des höchsten Erstaunens. »Ja, er kam mit Wickham, wie du weißt, aber, o Himmel, ich vergaß ganz, dass ich nichts hiervon sagen sollte. Ich versprach es Ihnen feierlich. Was wird Wickham sagen? Es sollte ein Geheimnis bleiben.« »Dann schweige«, entgegnete Jane, »und sei versichert, dass wir dich nicht auffordern werden, mehr zu verraten.« »Nein, gewiss nicht«, sagte Elizabeth vor Neugier brennend. »Wir wollen keine Fragen weiter an dich richten.« »Ich danke euch«, erwiderte Lydia, »denn wenn ihr mich darum betet, würde ich euch gewiss alles erzählen und Wickham dadurch böse machen.« Bei solcher Aufforderung zu ferneren Fragen sah sich Elizabeth genötigt, die Flucht zu ergreifen, und sie verließ die Schwestern plötzlich unter einem scheinbaren Vorwand. Aber lange in Unwissenheit über diesen merkwürdigen Umstand zu bleiben, erschien ihr unmöglich. Wenigstens musste sie einen Versuch wagen, Aufschluss zu erhalten. Darcy war bei ihrer Schwester Trauung gegenwärtig gewesen. Dies konnte nur aus einer besonderen Veranlassung geschehen sein. Unzählige Vermutungen entstanden in ihrem Gehirn, aber keine befriedigte sie, und die einzige, die sein Betragen in das edelste Licht setzte, erschien ihr zu unwahrscheinlich. Sie konnte solche Ungewissheit nicht ertragen und schrieb ganz kurz an ihre Tante, sie um eine Erklärung der Worte bittend, die Lydia in ihrer Unbedachtsamkeit ausgesprochen, falls sie nämlich nicht auch versprochen, das Geheimnis zu bewahren. »Und sollte dies der Fall sein«, fügte sie zum Schluss hinzu, »so muss ich mich einiger Kriegslisten bedienen, um die Sache auf eine andere Weise herauszubringen.« Janes Zartgefühl erlaubte ihr nicht, mit Eliza über diesen Gegenstand zu sprechen, und dies war ihr lieb. Bis sie nicht wusste, ob sie eine befriedigende Antwort auf ihre Frage erhalten würde, konnte sie keine Vertraute brauchen.